Yenu zae Yena yena yena na yehe tuba ka poti na yehe tuba Eluza Eluza me Yena yena yena na yehe tuba ka poti na yehe tuba Eli Obala, Eli Obala, ah.